And again, we are back. Und wir sind schon wieder da. Do you know, it is so interesting. Wisst ihr, es ist so interessant. That I just recently read another study. Was ich kürzlich in einer Studie gelesen habe. That the study said this. Die Studie besagte Folgendes. One of the reasons why people are so restless today. Dass einer der Gründe, warum Menschen heutzutage so ruhelos sind. Is because they have constant distraction. Konstante Ablenkung ist Television, Fernsehen, Internet, Music, Musik, Social Media, soziale Netzwerke. Something always has to go on. Es muss immer etwas los sein. And this is one of the things that causes an incredible stress in their life. Und das ist etwas, das einen unglaublichen Stress im Leben auslöst. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich gerade Zeit mit Jesus verbrachte. Und ich meine Frustration freien Lauf ließ. Ich bin sehr ehrlich mit Jesus. Ich sagte, Herr, ich hasse dieses Telefon. Ich werde es wegwerfen. Ich möchte ein paar Stunden mit dir verbringen und nicht von Millionen von Menschen abgelenkt werden. Und der Herr sagte zu mir in diesem Moment. Reinhard, du kannst dem Telefon keine Schuld für dein Problem geben. Think what a wonderful tool it is. Denk mal, was für ein wunderbares Werkzeug es ist. You can talk to your children in America. Du kannst mit deinen Kindern in Amerika reden. You can communicate with friends in Africa. Du kannst mit Freunden in Afrika kommunizieren. Help people all over the world. Du kannst Menschen auf der ganzen Welt helfen. The problem is that you have not learned how to use it wisely. Das Problem ist, dass du nicht gelernt hast, es weise zu verwenden. Not the problem is the phone. Das Problem ist nicht das Telefon. But you know, we have been so connected outside that we have not learned to be connected on the inside. Wir sind mit der Außenwelt so sehr verbunden, dass wir nicht gelernt haben, innerlich verbunden zu sein. Because rest is an internal thing, not an external thing, first of all. Ruhe ist zuallererst eine innerliche Sache, nicht eine äußerliche. We learn to connect internally in our hearts with Jesus. Wenn wir lernen, innerlich in unseren Herzen mit Jesus verbunden zu sein, and disconnect ourselves externally, und äußerlich abzuschalten, we will learn how to live in the true rest. Werden wir lernen, in der wahren Ruhe zu leben. You know, there is. Do you know what my favorite place in the world is? Wisst ihr, wo mein Lieblingsplatz auf der Welt ist? It's not Bora Bora. Es ist nicht Bora Bora. Actually, of course, it's heaven. Eigentlich ist es natürlich der Himmel, aber der Himmel ausgenommen. Do you know what my favorite place in the whole world is apart from heaven? Wisst ihr, wo mein Lieblingsplatz ist, ausgenommen der Himmel? I don't think even Daniel knows. Ich glaube nicht, dass Daniel es weiß. Daniel does not know what my favorite place in the world is. Daniel weiß nicht, wo mein Lieblingsplatz auf der Welt ist. What do you think? Was glaubt ihr? Daniel thinks it's my office. Daniel glaubt, es ist mein Büro. Why would you think that? Warum denkst du das? That's why I spend time with Jesus, he said. Weil ich da Zeit mit Jesus verbringe, sagt er. It's true, I love to come in the middle of the night. It's quiet, it's peaceful. Es stimmt, ich komme oft mitten in der Nacht hierher. Es ist ruhig und friedlich. Actually, it's not. Aber das ist nicht mein Lieblingsplatz. My favorite place in the world is what I personally call my heart zone. Mein Lieblingsplatz ist, so wie ich es persönlich nenne, meine Herzenszone. Do you know why? Wisst ihr warum? I can sit at the busy airport. Ich kann an einem geschäftigen Flughafen sitzen. Close my eyes. Und meine Augen schließen. Look at me, said, oh, he must be so tired, he's sleeping. Und die Leute schauen mich an und sagen, ah, der muss so müde sein, er schläft. I'm going into my heart zone. Ich gehe in meine Herzenszone. And I'm entering into the rest with my Jesus. Und trete mit meinem Jesus in die Ruhe ein. You know, once you learn to connect in your heart through meditation with Jesus. Sobald du es lernst, dich durch Meditation im Herzen mit Jesus zu verbinden. You have learned that there is a rest that's internal. Wirst du eine innerliche Ruhe kennenlernen. And you know what? I've learned that no matter where I am, I can in an instant go into that heart zone. Und egal wo ich bin, ich kann jederzeit innerhalb eines Augenblicks in diese Herzenszone eintreten. Yes, it's something you need to learn. Ja, das ist etwas, das ihr lernen müsst. It's something you have to practice. Es ist etwas, das ihr praktizieren müsst. So once you learn to practice this and make it a lifestyle. Wenn ihr einmal gelernt habt, es zu praktizieren und daraus einen Lebensstil zu machen. The place where you've actually entered and live in the rest of God. Werdet ihr an einen Ort kommen, wo ihr wirklich in der Ruhe Gottes eintreten und wo ihr auch dort leben werdet. It's connecting with Jesus, the one who gives rest in your heart. Die Ruhe Gottes beginnt damit, Verbindung mit Jesus aufzunehmen, der euch Ruhe in euren Herzen geben wird. Is the true rest and not the absence of difficulties. Sobald ihr lernt, dass Jesus die wahre Ruhe ist und nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, you can actually live in the rest in absolute any circumstance in any situation. Könnt ihr in jedem Umstand und jeder Situation in absoluter Ruhe leben. And that's what I want to teach you. Und das möchte ich euch lernen. So next day, tomorrow, we're going to talk about a very important key. Morgen reden wir über einen sehr wichtigen Schlüssel. And it's Jesus. Dieser Schlüssel ist Jesus. See you tomorrow. Bis morgen.